gemacht. Guck auf das Radio, es ist gerade mal 8. Ist doch Dienstag. Der Tag, an dem ich morgens so viel frei hab. Da klingelt's an der Tür. Ach, deswegen bin ich wach geworden. Und ich denk mir, ach nö, warum denn jetzt schon so früh? So früh am Morgen. Kann doch was nicht stimmen, gehe ich mal zur Tür hin. Ich öffne die Tür und da steht jemand. Na, wie halt doch nicht, wie soll das denn gegangen sein? Also, irgendjemand muss ja klingeln, dachte ich mir. Da steht also ein Typ im blauen Overall mit einer großen Tasche in der Hand. Und er sagt, Happy Nikolaus to you. Ich bin von 1 und 1 und ich wollte nur 2. Ich wollte nur mal kurz ihr Telefon anschließen und sie deswegen noch kurz begrüßen. Ich dachte mir, was ist für ein Typ? Also klingelt hier und spricht in rein. Redet irgendwas von Nikolaus. Und da fiel's mir ein. Ja genau, heute ist der 6.12. Und da hatte ich doch irgendwas, Nikolaus? Nee, wer hatte noch sowas? Doch tatsächlich, da gab's noch ein Geschenk. Das ich mir zum Nikolaus mehr oder weniger selbst gegönnt habe. Ein Internetanschluss, tatsächlich. Wollte da doch der Techniker kommen. Und jetzt ist endlich soweit gekommen. Okay, das ist ein schlechter Reim, aber dafür ist auch der Techniker zuständig. Denn immerhin hat er so Ewigkeiten den Termin aufgeschoben. Sage ich, also hallo, auch ein Techniker von 1&1 oder Telekom oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, woher sie kommen, ist ja auch egal. Da sagt er, ja, da haben Sie recht, mal. Wo ist denn nun der Anschluss? Und ich sage, na, in meinem Zimmer, kommen Sie doch mal rüber. Ich habe zwar nicht aufgeräumt, aber das müsste Sie ja nicht so stören, oder? Naja, okay. Er geht also zu den Kassen hin und liest daran irgendwelche Zahlen ab, die ich nie gefunden habe. Keine Ahnung, wie er die gefunden hat, aber irgendwie darf der Techniker, der kann sowas. Und er sagt, naja, da kann ich nicht mehr machen hier. Der Kasten befindet sich anscheinend hinter einer Tür im Keller. Da muss ich mal runter. Gibt es einen Fahrstuhl? Dann ginge es schneller. Und ich sage, also, wenn sie nicht mal so aufhören zu reihen, dann fange ich selber noch so an. Innerlich, da bin ich ganz cool und weiß nein. Also wissen Sie, da gehen Sie einfach hier so die Treppe runter. Ein Fahrstuhl haben wir nicht, wir sind Studenten, was erwarten Sie? Außerdem, wir brauchen Platz fürs Bad. Und da gibt es eine Tür, die hat mir der Hausmeister gezeigt. Da gehen Sie hin und Sie haben Schlüssel und alles und außerdem ist es sowieso offen. Und wenn nicht, der Hausmeister kann ich auch mal kurz anrufen, der wird schon Bescheid wissen, jedenfalls wie auch immer. Sie gehen da in diesen Raum rein und den Rest wissen Sie bestimmt selber, Sie finden den Anschlusskasten. Der Techniker ist total verwirrt von mir. Ich auch. Da sagt er, naja, sind wir uns wenigstens einig. Der Techniker sagt, okay, ich sehe, ich gehe mal runter in den Keller, zu dieser komischen Tür hin und schließe mal ihren Anschluss an. Und ich sage, wo ist jetzt der Reim? Da sagt er, man kann ja nicht immer reimen. Wo kämen wir denn dahin, wenn alles immer gereimt wäre? Wichtig ist, der Rhythmus muss stimmen. Also begleite ich ihn zur Tür hin. Und ich sag, wenn es ist, naja, Sie finden hier schon, was Sie suchen. Und dabei, okay, na klar, ich sehe, kam, siegte und sah. Oder war es andersherum? Und er hat da ein bisschen darum geschraubt, irgendwelche Schalter umgelegt. und ich hätte mich fast wieder hingelegt, denn es hat so lang gedauert. Doch dann sagt, es ist soweit, gehen Sie in meine Zimmer, wir testen das mal durch. Und angekommen im Zimmer, blinkt schon der Router vor sich hin. Ich schließe ihn an meinen Computer, es läuft, als wäre es wie immer. Und ich habe keinen Schimmer, wie das so kam. Ich habe Internet und Telefon und alles ist da und ich denke mir, wunderbar. Ich habe die Tür inzwischen zugemacht, habe nicht mehr an den armen Techniker gedacht und da klingelt es wieder an der Tür. Und ich denke, ups, da komme ich mal rüber. Und der Techniker sagt, ich wollte mich nur verabschieden und fragen, ob alles geklappt hat. Und ich sage, ja, wunderbar, also na gut, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder. Im nächsten Jahr? Na, wenn Sie Ihr Telefon wieder abmelden. Ich sag, warum denn? Na, Sie wissen schon, ein Jahr lang müssen Sie den Vertrag behalten und dann können Sie auch was anderes umschalten. Also ich persönlich würde meinen Betrieb nicht so empfehlen. An Ihrer Stelle würde ich mal viel durcheinander wählen. Also wählen können Sie ja, was Sie wollen. Aber warum gerade meine Firma? Probieren Sie mal durch, dann komme ich öfter zu Ihnen. Denn unter uns ist dieser Laden nicht gerade der beste. Und ich sag, Sie reden denn gegen Ihre eigene Firma? Ach ja, das macht man so, schafft Vertrauen. Und ich denke, was ist das für ein Clown, der seine eigene Firma hintergeht? Also ich weiß ja nicht. Aber warum soll ich mich über den Techniker wundern? Ich sage, gut, vielen Dank. Wir sehen uns vielleicht dann wieder oder auch nicht. Und ich reime jetzt nicht. Ich habe schon ein bisschen gekürzt.